Hey. Thank you. Geil, dass ihr da seid. Je t'aime, mais je suis l'homme qui m'aime. Thank you. 2 Uhr. Sunshine Live. Wir sind unter euch. News. Im Studio Joachim Lemmel. US-Präsident Bush ist vor dem Kapitol in Washington feierlich für seine zweite Amtszeit vereidigt worden. Anschließend hielt er eine Grundsatzrede, in der er seine Schwerpunkte für die nächsten Jahre erläuterte. Dazu gehöre vor allem die Befreiung unterdrückter Völker zur Sicherung des Weltfriedens. Im Bundestag ist der Opfer der Flutkatastrophe in Südasien gedacht worden. Zum Staatsakt waren gestern auch Angehörige von Opfern und Helfer aus der Krisenregion eingeladen. Insgesamt wurden bisher 60 deutsche Tote identifiziert. Bundespräsident Horst Köhler sagte: Die verheerende Zerstörungskraft der Wassermassen hat überall auf der Welt in den Menschen Zuwendung und Mitgefühl geweckt. Wir haben mit der Flutkatastrophe in Südostasien begriffen: Wir alle gehören zusammen, wir leben in einer Welt. Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Pfahls ist wieder in Deutschland. Die französischen Behörden haben ihn gestern an deutsche Ermittler übergeben. Der ehemalige CSU-Politiker muss sich wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung verantworten. Er war 5 Jahre lang auf der Flucht. Volkswagen will in den kommenden Jahren tausende Stellen in Deutschland streichen. Allein im Stammwerk Wolfsburg könnten 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze wegfallen, schreibt das Manager-Magazin. Betriebsbedingte Kündigungen soll es möglichst nicht geben, stattdessen werden frei werdende Stellen nicht neu besetzt. Durch Minijobs sind mehr Frauen im vergangenen Jahr berufstätig geworden. Die Zahl der Frauen mit Job stieg um etwa 200.000 auf über 18 Millionen. Fast die Hälfte der deutschen Erwerbstätigen sind Frauen. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Unter euch. Overnight.